Wissenschaft im Brennpunkt. Ich saß in einem getrennten Teil der Station am Bullauge und beobachtete. Und wer weiß warum, sehr oft, fast immer, schien es, als ob jemand von der Seite auf mich blickte. In jenem Augenblick war etwas. Und mir schien, dass irgendetwas Großes mich beobachtet und schaut, wie ich das mache. Wie ich mit diesem Flug zurechtkomme. Der Himmel ist leer. Vom Anfang und Zweck der bemannten Raumfahrt. Von Bernd Schuh. Was das war, ist schwer zu sagen. Aber es war wirklich. Es war irgendeine gewaltige Vernunft des Weltalls. Viele Jahre nach ihren Flügen erinnerten sich sowjetische Kosmonauten an quasi mystische Erscheinungen. Erhebende Gefühle, über die sie wohl erst nach dem Lösen der Fesseln von jeglicher Parteidoktrin sprechen konnten. Juri Gagarin, ihr Vorreiter im Kosmos, hatte nach seiner Landung sagen müssen, er habe Gott nicht gefunden da oben. Am 12. April 1961 schickte die Sowjetunion eine 20 Millionen PS starke Vostok-Rakete in den Himmel. An ihrer Spitze eine Raumkapsel mit menschlicher Fracht. Juri Alexejewitsch Gagarin, ein 27 Jahre junger Luftwaffenoffizier, der erste Mensch im Weltraum. Hören Sie die Stimme des ersten Raumfahrers der Welt, Juri Alexejewitsch Gagarins, von Bord des sowjetischen Raumschiffs Sputniks Vostok. Aus dem sechsköpfigen Kosmonautenteam der Sowjetunion war Gagarin wohl wegen seiner unbeschwerten Art ausgewählt worden. Alle brannten darauf, als Erster mit einer Rakete aufsteigen zu dürfen. Als die Kosmonauten Monate zuvor ihr künftiges Raumschiff erstmals besichtigten, war Gagarin als Erster spontan hineingestiegen und hatte dazu wie nebenbei seine Schuhe ausgezogen. Vielleicht war es diese schlichte Geste, die ihn dem Kommandanten des Kosmodroms so sympathisch machte, dass dessen Wahl schließlich auf Gagarin fiel. Gagarins mehr als anderthalbstündiger Aufenthalt im erdnahen Weltraum war 1961 eine politische Sensation. In der Auseinandersetzung zwischen den Systemen, zwischen Kapitalismus im Westen und Sozialismus im Osten, war dem Osten erneut ein Schlag gegen den Westen gelungen. Schon 3,5 Jahre zuvor hatten die Sowjets die westliche Welt mit Sputnik 1 geschockt, dem ersten künstlichen Erdsatelliten. Am 4. Oktober 1957 ging das Lied von Sputnik 1 um die Welt. Millionen schlugen sich den Schlaf um die Ohren, um den Lichtpunkt zu verfolgen, der uns eine Stufe ins All gab. Da kam das im Radio. Also, dass die Russen so etwas fertigbrachten, war für mich ein Wunder. Und mit dem Sputnik, das war die größte Pleite für Amerika. Der erste künstliche Erdtrabant war der Startschuss für die Erschließung des Weltraums zu militärischen und wirtschaftlichen Zwecken. Es sollte zwar noch 8 Jahre dauern, bevor der erste kommerzielle Nachrichtensatellit in Stellung ging, aber die Zukunftsperspektiven einer Stationierung von Satelliten im All waren damals schon abzusehen. Die von Menschen im Weltraum hingegen nicht. Klar war nur, dass die hohen Sicherheitsanforderungen für bemannte Raumflüge die Kosten solcher Missionen um ein Vielfaches steigerten. Doch der Prestigegewinn schien es wert. So feierte der sowjetische Präsident Nikita Chruschtschow den Flug Gagarins als sozialistischen Erfolg und Meilenstein auf dem Weg zum Kommunismus. Und US-Präsident John F. Kennedy begründete die Anstrengungen um die Vorherrschaft im All mit dem Kampf von Gut gegen Böse. If we are to win the battle that is now going on around the world between freedom and tyranny, wenn wir die Schlacht gewinnen wollen, die sich Freiheit und Tyrannei in der Welt liefern, dann hätten uns die dramatischen Geschehnisse im Raum während der letzten Wochen klar machen müssen. Mir, einem Bürger der Deutschen Demokratischen Republik, ist als ersten Deutschen die große Ehre zuteil geworden, mit dem sowjetischen Raumschiff Sojus 31 und der Orbitalstation Salut 6 im Kosmos zu fliegen. Ich widme meinen Flug dem 30. Jahrestag der Gründung der Deutschen Demokratischen Republik, meinem sozialistischen Vaterland. Als Sigmund Jähn 1978 seine Pflichtansage aus dem Kosmos funkte, lagen allerdings die Amerikaner schon einige Jahre vorn. Dear men from the planet Earth, first set foot upon the moon, July 1969, it came in peace for all mankind. Mit der Mondlandung von Apollo 11 im Jahr 1969 und der durch sie ausgelösten Euphorie, diesmal hauptsächlich der westlichen Welt, wurden die militärischen Wurzeln und Ziele der Raumfahrtanstrengungen weitgehend aus dem Bewusstsein gedrängt. Ich denke, wir hätten keine Menschen im Weltall ohne die militärischen Programme, weil die sündhaft teuer sind, sagt der Techniksoziologe Johannes Weyer. Das Apollo-Programm ist ja im Grunde ein Folgeprogramm dieses militärischen Wettrüstens. Es ist ja im Grunde der Versuch, die Russen zu schlagen, ohne mit ihnen Krieg zu führen. Und Eisenhower, Präsident Eisenhower, von dem stammt ja dieser berühmte Begriff des militärisch-industriellen Komplexes, da war er entsetzt, als der die Pläne für Apollo vorgelegt bekam. Also er hat wörtlich gesagt, ich will doch nicht meine Kronjuwelen versetzen, nur um einen Menschen auf den Mond zu bringen. Die mediale Aufbereitung der Erfolge feierte einen Mythos, den Menschheitstraum von der Eroberung des Kosmos, vom unbezähmbaren Drang nach weiter und mehr. Kandidaten für diese Mission mussten nicht zwangsrekrutiert werden. Bewerber für den Astronautenjob gab es mehr als genug. Sie alle sahen in der Reise ins All die Erfüllung eines Lebenstraums. Man hat die Endless Frontier, wie das so schön heißt, die endlose Grenze weiter hinausgeschoben. Es wird immer so ein bisschen der Wildwest-Mythos bemüht, um zu sagen, der Mensch hat sich nicht zufrieden gegeben mit dem, was er kennt und was er weiß, sondern hat versucht, die Grenzen seines Wissens immer weiter auszudehnen. Die amerikanischen Siedler sind auch immer weiter nach Westen gezogen, bis sie den Wilden Westen dann erforscht und erobert hatten. Genauso kann man natürlich begründen, dass wir ins Weltall fliegen und die Planeten erobern. Der schwerste Schritt ist bereits getan. Und wir werden in wenigen Jahrzehnten die technischen Hilfsmittel in der Hand haben, große Expeditionen in den Weltraum hinauszusenden, die uns Einblicke verschaffen können, die die kühnsten Vorstellungen vieler Wissenschaftler übertreffen werden. So klang es schon 1959 aus dem Munde des Raketenpioniers Wernher von Braun, der seit seiner Jugend den unbezähmbaren Drang zu den Sternen zu stillen versuchte und deshalb nicht davor zurückschreckte, für die Nationalsozialisten eine angeblich finale Vernichtungswaffe zu bauen, die V-2-Rakete. Das hohe Lied vom Raketenpionier und seinen Weltraumvisionen wurden in den 90er Jahren gründlich entzaubert, als publik wurde, wie tief er und seine Mitarbeiter in die Machenschaften des NS-Staates verstrickt waren. Tausende jüdische Zwangsarbeiter hatten bei der Entwicklung der V-2-Rakete ihr Leben gelassen. Von Braun kannte die Umstände und nahm sie billigend in Kauf, um seinen Raketenträumen frönen zu können. In einer im Jahr der Mondlandung erschienenen Biografie zitiert ihn Biograf Bernd Ruhland mit den Worten: Das war für mich natürlich jedes Mal ein außerordentlich deprimierender Eindruck, wenn ich in das unterirdische Werk hineingehen und dort die Häftlinge bei der Arbeit sehen musste. Diese Hungergestalten lasteten schwer auf der Seele jedes anständigen Mannes. Ich kann es nicht leugnen. Mit dem Know-how, das er aus der Kriegsraketenproduktion für die Nazis nach dem Krieg in die USA hinüberrettete, schafften es die Amerikaner schließlich zum Mond. Das Militär hat natürlich in der Technikentwicklung allgemein, in der Technikgeschichte viele Entwicklungen angestoßen, vor allem aber beschleunigt. Ich denke zum Beispiel an den Telegrafen, der von Napoleon ganz stark vorangetrieben worden ist, um zwischen den Truppenteilen zu kommunizieren. Ich denke an die Eisenbahn, die keine militärische Entwicklung ist, aber vom Militär natürlich systematisch ausgebaut worden ist im Ersten Weltkrieg, an das Flugzeug, Erste, Zweite Weltkrieg, an die Atomphysik im Zweiten Weltkrieg und danach. Also das Militär war sicher immer ein Technologietreiber und das gilt natürlich ganz besonders auch für die Raumfahrt und auch die rapide Weiterentwicklung der Raketentechnik in den 50er und 60er Jahren ist vor allem erklärbar durch die Interessen des sowjetischen und des amerikanischen Militärs, nämlich zur Weltmacht und zur Weltraummacht zu werden, den Weltraum zu beherrschen, um damit die Erde zu beherrschen, Atombomben im Weltall zu stationieren und so weiter und so fort. Dennoch muss man sagen, die Raumfahrt ist eine Dual-Use Technologie, also eine zivil-militärisch doppelverwendbare Technologie. Sie können mit einer Rakete einen Atomsprengkopf starten und genauso einen Erdbeobachtungssatelliten für die Klimaforschung. Der Nutzen unbemannter Raumfahrtprogramme ist unbestreitbar. Davon künden Abermillionen Satellitenschüsseln an Hauswänden und auf Balkonen. Davon kündet Google Earth und jedes Navi. Doch scharf trennen lassen sich die beiden Verwendungszwecke fast nie. Denn die Übergänge, wenn auch verborgen, sind oft fließend. Selbst in einem so offenbar zivilen Projekt wie dem Aufbau des europäischen Navigationssatellitennetzes Galileo steckt neben der politischen auch eine militärische Logik. Wenn wir tatsächlich den politischen Willen haben, Truppen weltweit einzusetzen, dann brauchen die natürlich vernünftige Geodaten, wo sie sind und wo ihre Waffen hinschießen sollen. Egal, wie man das politisch bewertet. Aber wenn man politisch der Meinung ist, wir müssen unsere Soldaten in aller Welt einsetzen, dann braucht man eben auch die Technologien dafür. Dann macht es auch Sinn, Galileo auf europäischer Ebene zu entwickeln. Ohne die militärischen Optionen der Raketentechnik im Hintergrund hätte es die teuren bemannten Raumfahrtprogramme nicht gegeben. Heute geht es nicht mehr um die Auseinandersetzung zwischen Ost und West, aber immer noch um militärische Kontrolle. Feinde wechseln, Waffen bleiben. Und die Astronauten? Ich träume sehr oft, dass ich fliege. Nicht mit einem Fluggerät. Ich breite einfach meine Arme aus. Dann presse ich sie an den Körper, spanne die Muskeln an und fliege los. Verstehen Sie, ich fliege irgendwo hin und lande. Auf einem völlig anderen Planeten, wo die Landschaft, die Blumen und das Gras völlig anders sind als auf der Erde. Da laufen Leute, normale Leute. Sie gehen umher und reden miteinander. Aber, und das ist interessant, niemand versucht mich anzusprechen. Dann wache ich auf und denke, interessant, warum wollten sie nicht mit mir reden, diese Leute, die dort liefen? Also es ist offenbar so, dass es viele Menschen reizt. Das ist so ein Traum, der Erde entfliehen zu können, im Weltall schweben zu können. Gucken Sie in die Literatur, in die Musik. Immer wieder haben wir natürlich auch in den Charts Titel, die davon träumen, ins Weltall zu fliegen. Das ist so eine mythisch-romantische Hoffnung, sich von dieser Erde erheben zu können, dem Alter fliehen zu können. Ja, dass manche Leute da glänzende Augen bekommen, kann ich verstehen. Ich selbst würde nie ins Weltall fliegen wollen. Dazu bin ich zu risikoscheu. Die Challenger steigt hier klar in den blauen Himmel auf. Wir sehen Weitwinkelaufnahmen, das Abtrennen der großen Triebwerke. In einer gewaltigen Explosion sind die Triebwerke hier beiseite geflogen. Wir müssen hier mal eine Sekunde beobachten. Was passiert? Es sieht sehr seltsam aus. Lassen Sie mich einen Augenblick auf den Bildschirm schauen. Es sah etwas nach einer Detonation eines der beiden Hilfstriebwerke aus. Aber noch ist hier nichts Negatives. Ich muss mal hören. Fallen hier einzelne Teile über dem Gelände nach unten. Es mag also sein, dass es sich um eine Explosion dieser großen Triebwerke handelt. Die Challenger ist explodiert. Die Challenger ist explodiert und wir wissen nicht, was passiert ist. Das Notrettungssystem hat versagt. Wir stehen vermutlich vor der größten Katastrophe der bemannten Raumfahrt. Vor 25 Jahren explodiert die Raumfähre Challenger beim Start. In der Höllenglut kommen 7 Astronauten um. Die Geschichte der bemannten Raumfahrt ist voll von tragischen Unglücken. Noch bevor Gagarin als erster Mensch in den Raum startet, kommt sein Kollege Valentin Bodarenko beim Training durch ein Feuer in der Druckkammer ums Leben. Im Januar 1967 kommen bei einer Startsimulation in der Apollo-Kommandokapsel 3 Astronauten durch einen Brand ums Leben. Im Februar 2003 zerbricht die Raumfähre Columbia mit 7 Astronauten beim Wiedereintritt in die Atmosphäre. Statistisch gesehen hat einer von 20, die bisher oben waren, sein Leben verloren, die beim Training verunglückten Raumfahrer gar nicht mitgezählt. Zu letzteren gehört auch Juri Gagarin, der bei einem Testflug mit einem MiG-15-Jagdflugzeug aus ungeklärter Ursache abstürzt. Er wird nur 34 Jahre alt. Die Astronauten zahlen einen hohen Preis für die Visionen und Wünsche, die sie verkörpern und die letztlich helfen, die Hochtechnologie-Raumfahrt dem Steuerzahler schmackhaft zu machen. Es gibt natürlich neben dem Drang in die Ferne, dem Erobern neuer Kontinente, neuer Planeten, gibt es natürlich ganz andere Motive noch, die eine Rolle spielen. Es ist ein hochprofitables Geschäft, weil es wird zu 100%, wenn nicht sogar zu mehr, vom Staat finanziert. Also das heißt, die Firmen, die in dem Geschäft drin sind, haben natürlich sehr hohe Profite und müssen sich in der Regel nicht am Markt bewähren. Ja, und dann gibt es natürlich andere Motive, vor allem die großen Forschungsanstalten, die von Raumfahrtprojekten leben, haben natürlich ein, wir sagen immer so schön, institutionelles Eigeninteresse. Sie kämpfen um ihr Überleben und wollen sich selbst auch absichern, indem sie eben immer wieder neue Projekte, immer neue Folgeprojekte erfinden, mit denen sie dann sicherstellen können, dass ihre Mitarbeiter ihnen erhalten bleiben und sie weiter auch an solchen Projekten forschen können. Ich glaube, das sind die drei großen Treiber, die Politik, die Lobby, die Wirtschaftslobby und die Forschungsanstalten, die Raumfahrt immer wieder vorantreiben. Der Traum von der Eroberung des Alls wird weitergeträumt und fortgesponnen. Er bleibt lebendig. Menschen 2020 auf dem Mond, 2050 auf dem Mars. Ziele, die schon jetzt gesteckt werden, auch wenn die Mittel dafür buchstäblich in den Sternen stehen. Das wird von der Raumfahrtlobby immer wieder inszeniert, wenn es um Weichenstellungen geht, was jetzt zum Beispiel langfristige Budgetplanung anbetrifft. Solche Pläne wie Deutschland will federführend dabei sein, wenn Astronauten auf den Mond geschickt werden. Das sind im Grunde strategisch platzierte Initiativen der Raumfahrtlobby, um Entscheidungsprozesse in Berlin zu beeinflussen. Da geht es einfach darum, soll das Raumfahrtbudget eingefroren werden oder aufgestockt werden und dann lanciert man eben ein solches neues Großprojekt, was ein bisschen Zugkraft hat, einen Marketing-Effekt, einen PR-Effekt hat und so weiter. Das ist, glaube ich, der Hintergrund solcher Projekte. Denn es ist doch ziemlich unrealistisch, dass wir 2020 einen deutschen Astronauten auf dem Mond haben werden. Nach Armstrong sind die Amerikaner noch 5-mal auf dem Mond gelandet. Mit Apollo 17 wurde das Programm eingestellt. Auch der PR-Effekt hatte sich abgenutzt. Die Sowjetunion hatte mit dem Bau von Orbitalstationen geantwortet. Noch während des amerikanischen Mondprogramms schossen sie Salyut 1 in eine Erdumlaufbahn. 1973 folgten die Amerikaner mit dem Skylab. 1986 schließlich begann die kurz vor dem Zerfall stehende Sowjetunion mit dem Bau der Raumstation Mir. Mir steht für Frieden und signalisiert ein Zeitalter der Kooperation und der Mittelteilung. Wenn man dann da draußen ist, ist es überwältigend. Es ist absolut überwältigend, im Freien zu sein und insbesondere, wenn man nichts mehr sieht, sondern nur noch die Erde vor, über oder unter sich oder in der entgegengesetzten Richtung den Sternenhimmel. Also mir fehlen selbst 5 Jahre nach der Mission dafür wirklich noch die Worte. Die Krönung der Zusammenarbeit, die internationale Raumstation ISS, für die 1994 der Startschuss fiel. Eine der Hauptaufgaben der zahlreichen Astronauten, die sich bisher längere Zeit in den Raumstationen aufgehalten haben, Experimente in Schwerelosigkeit. Ich verfolge das seit ungefähr 25 Jahren, sagt Techniksoziologe Johannes Weyer. Und da ist uns sehr viel versprochen worden, neue Legierungen, neue Werkstoffe, alles Mögliche. Da gibt es auch das eine oder andere Produkt, das tatsächlich auf Weltraumentwicklungen basiert. Aber der Umfang überzeugt mich nicht wirklich. Vor allem viele dieser Experimente können Sie auch an Bord von unbemannten Satelliten machen. Sie brauchen den Menschen nicht unbedingt. Also eigentlich stört der Mensch bei vielen Experimenten, außer bei den Experimenten, die er an sich selbst durchführt, den weltraummedizinischen Experimenten. Seit heute führe ich das Experiment M103K durch. Es geht um das Sammeln des 24-Stunden-Urins. Was lässt sich zu diesem Experiment sagen? Das Abzapfen mit dem Urinsammelbehälter ist sehr schwierig. Er lässt sich auf keine Weise regulieren, obwohl ich nachts schon die Luft abgesaugt und in die Hülle einige Servietten gestopft habe, in der Hoffnung, dass der Gummi sich dadurch über Nacht wenigstens etwas dehnen und dann nicht mehr so eng anliegen würde. Das klappt aber nicht. Man hat das Gefühl, dass ein Ring drum ist. Du fängst mit diesem Akt an, aber es kommt nichts. Es verursacht nur ein höllisches Brennen in der Harnröhre. Vor allem, man stellt seit 20, 30 Jahren immer wieder die gleichen Fragestellungen. Wie kann der Mensch im Weltall überleben? Was ist mit dem Knochenschwund? Was ist mit der Raumfahrerkrankheit? Wir wissen ja, dass praktisch alle Raumfahrer erstmal krank werden, richtig krank werden, arbeitsunfähig sind. Und man hat, soweit ich das verfolge, in den letzten 30 Jahren dort nur sehr geringe Fortschritte gemacht bei den Erkenntnissen, wie diese Weltraumkrankheit zustande kommt und wie sie beherrscht werden kann. Zu den Kuriosa in der Schwerelosigkeitsforschung gehören die Fragen nach Sex im Weltraum. Wenn die Schwere fehlt, lässt die Durchblutung der Beine nach. Blut strömt bevorzugt in den Kopf. Dagegen haben die Sowjets spezielle Beinkleider entwickelt, die Chibis-Hose. Sie holt mittels Unterdruck das Blut in die unteren Körperregionen zurück. Einen Vergleich mit Viagra braucht dieses Hightech-Produkt der Raumfahrtforschung nicht zu scheuen. Jetzt sind schon 3 Monate vergangen. Meine Haut schält sich bereits in kleineren und größeren Hautfetzen ab, ohne dass ich die Socken ausziehe. Die Jungs sagen, dass nach einem halben Jahr die Beine vollständig abgepellt sind. Darunter ist noch genug Haut. Sie ist hell wie bei einem Jüngling. Gibt es sowas, dass ein 46-jähriger Mann die Haut eines Jünglings hat? Genug Material für die immer wieder propagierte und immer wieder verschobene Mission Mars hat man offenbar noch nicht gesammelt. Warum sonst sind seit Juni 2010 6 künftige Mars-Missionäre in einem Blechcontainer bei Moskau weggesperrt? Bei dieser Trockenübung ohne Schwerelosigkeit sollen 3 Russen, ein Chinese, ein Italiener und ein Franzose neue Erkenntnisse zur Gruppendynamik und zum Beispiel zur Auswirkung salzarmer Ernährung liefern. Wenn sich der Container im Spätherbst nach 520 Tagen für die gemischte Truppe erstmals wieder öffnet, gibt es nur ein sicheres Ergebnis des Experiments. Die 6 haben 2 Sommer und die Fußball-WM 2010 verpasst und $10 Millionen verprasst. Ansonsten scheint mir da viel auch Show-Effekt zu sein. Denn diese Mars 500 findet auf der Erde statt und ich denke, vieles von dem, was da erforscht wird, außer vielleicht Fragen der Gruppendynamik, der Psychologie und so weiter, ist völlig belanglos für den späteren Flug auf den Mars. Ja. Niemand kann sagen, ob und warum ein menschlicher Marsbesuch erfolgreicher sein wird als die bisherigen 30 unbemannten Mars-Missionen, von denen im Übrigen 17 fehlschlugen. Der Flug zum roten Planeten, kein Meilenstein der Menschheit, sondern ein weißer Elefant? Die hat es natürlich immer gegeben, die sogenannten weißen Elefanten. Also Dinge, die sehr viel Geld kosteten und keinen Nutzen erbracht haben. Ich halte das nicht für ein ernsthaftes Projekt. Ich glaube, selbst die Amerikaner werden das nicht realisieren können. Es wird nur gemeinsam von allen Nationen der Erde realisiert werden können. Und dann muss man überlegen, ob man das Geld aufbringen will. Ich vermute mal, die große Menschheitsaufgabe ist momentan die Klimakatastrophe und nicht der Flug zum Mars. Bleibt die Flucht vor dem Armageddon. Die bemannte Raumfahrt als Nachhaltigkeitsstrategie, die uns dereinst den Exodus von einer warum auch immer zerstörten Erde ermöglicht. Ja gut, das ist ja auch ein Topos, den man immer wieder findet. Wir brauchen die Raumfahrt, um eines Tages von diesem Planeten fliehen zu können. Nur überlegen Sie mal, was für Schadstoffe Sie produzieren, wenn Sie eine Rakete starten. Und in diesem Raumschiff sitzen wir, sagen wir mal, in 20, 30 Jahren sitzen dann vielleicht 50 Mann. Ja, dividieren Sie mal 9 Milliarden durch 50, wie viele Raumschiffe Sie starten müssen und wie viele Ressourcen Sie benötigen, um diese ganzen Starts durchführen zu können. Also ich halte das für absolut widersinnig. Im Gegenteil, wir sollten unsere Energien und auch unsere Ressourcen, die wir haben, dafür einsetzen, um diese Erde zu retten und nicht von dieser Erde zu fliehen. In einer Zeitklammer staatlicher Kassen muss man den Menschheitstraum Weltraumfahrt vielleicht privaten Pionieren überlassen. Also ich sehe das nicht, dass nach dem Scheitern der NASA, die ja nicht mehr in der Lage ist, Menschen ins Weltall zu transportieren, dass jetzt private Unternehmen das besser können. Das scheint eine Illusion zu sein. Die Leistung, einen Menschen ins All zu befördern, bemisst sich auch daran, dass es nach Gagarin weitere 42 Jahre dauerte, bis eine dritte Nation das zweifelhafte Kunststück geschafft hatte. Am 15. Oktober 2003 brachte die Chinesische Volksrepublik einen der ihren in eine nennenswerte Höhe über dem Erdboden. Damit hatte auch der erste Taikonaut, den Taikong, das Weltall, angekratzt. Auch Indien versuchte bald darauf, im Weltraum präsent zu sein. Im Oktober 2008 nahm die Hinduskultur den Mond ins Visier, zunächst noch ohne Astronauten. The future doesn't belong to the faint-hearted. It belongs to the brave. Präsident Reagans Worte, die der Motivation nach der Challenger-Katastrophe dienen sollten, klingen nach Pioniergeist, Wagemut und Visionen. Wenn es das Bedürfnis gibt, die Grenzen auszudehnen, dann sollen das die Pioniere gerne machen, aber bitte doch auf eigene Kosten. Mag sein, dass in Zukunft der eine oder andere Netzmilliardär seine privaten Träume als Weltraumfahrer verwirklicht. Die Triebfedern der nationalen und internationalen Raumfahrtanstrengungen sind jedenfalls andere. Juri Gagarin, der uns in den Weltraum rief, wie es sein amerikanischer Kollege John Glenn einmal pathetisch formulierte, wurde nach seinem Flug als sozialistischer Held herumgereicht. Lieber wäre er noch einmal in eine Raumkapsel gestiegen. Vielleicht, um weiter nach Gott zu suchen? Doch selbst vom Gott des 21. Jahrhunderts, dem Profit, scheint im vom Menschen bereisten Kosmos keine Spur. There you got it. That's a good step. Yeah. About a 3-footer. Beautiful view. Isn't that something? Magnificent sight out here. Magnificent desolation. Sie hörten Der Himmel ist leer. Vom Anfang und Zweck der bemannten Raumfahrt von Bernd Schuh. Es sprachen Jürgen Albrecht und der Autor. Redaktion Christiane Knoll.